Ja, passt auf, ich komme aus Berlin. Hannover hat eine neue Bar aufgemacht. Tolles Ding. Gehe da rein. Doll eingerichtet. Gucke. Staune. Sitzen doch drei Damen, jung, splitternackt auf dem Barhocker. Kennst du den übrigens, den Witz? Nein, nein, nein. Ich auch nicht, aber der fängt so schön an. Mensch, der beginnt ja wie eine Schallplatte. Anfang gut. Oh, Schallplatte. Da weiß ich einen. Zwei Freunde treffen sich, einer hat eine Hasenscharte und der andere fragt ihn, sag, wieso hast du eine Hasenscharte? Sagt er, das ist ganz einfach erklärt. Wie meine Mutter in anderen Umständen war, ist sie spazieren gegangen, über eine Wiese. Plötzlich springt ein Hase in die Höhe. Meine Mutter erschrickt. Davon habe ich die Hasenscharte. Sagt der andere, das ist aber komisch. Wie meine Mutter in anderen Umständen war, ist ihr eine Schallplatte auf den Kopf gefallen. Aber das hat mir gar nichts gemacht. Das hat mir gar nichts gemacht. Das hat mir gar nichts gemacht. Das hat mir gar nichts gemacht. Du sag mal, Erwin, du hast vor Jahren in Wien, hast du mal von Moser da so ein Ding gebracht? Ja, und zwar eine Situation, wie der Moser als Gefreiter auf der Ringstraße spazieren geht. Ein Oberleutnant kommt des Weges und der Moser grüßt ihn nicht. Der Oberleutnant ruft ihn zu sich und der Moser sagt, bitte nicht hier, kommen Sie, Herr Oberleutnant, sofort ins Haus mit mir. Der Oberleutnant, ganz verdutzt, geht mit dem Moser in das Haus hinein und sagt, Mensch, sag Sie mal, was wollt Sie eigentlich von mir? Bitte, bitte, nur ruhig, Herr Oberleutnant. Was soll die Mannschaft denken, wenn wir Chargen auf der Straße uns streiten? Übrigens, weißt du, der fällt mir her, du kennst ja die Herren so. Oberst, 18 Jahre durch den Gewehrlauf geatmet, nicht? Von Sitzewitz noch ein? Nein, aber von Tünnes und Scheel. Na bitte. Tünnes und Scheel. Kommen zu den Fallschirmspringern. Sagt der Oberst, wir gehen also jetzt das erste Mal auf Höhe, 1000 Meter, Absprung, bei 500 Meter den Schirm öffnen. Die beiden springen raus, plötzlich kommt denen von unten jemand entgegen. Sagt der Kamerad, kannst du mir sagen, ob da unten der Flughafen ist? Sagt er, tut mir leid, weiß ich nicht, ich komme gerade aus der Munitionsfabrik. Ja, pass auf. Noch ein aus der früheren Zeit. Oberst gibt tolle Party. Sekt und Kaviar fließt in Strömen. Oberst klemmt Monokel ins Auge, peilt über die Tafel und stellt plötzlich fest, der Kaviar ist alle. Entrüstet marschiert er zur Mamsell und sagt, Emma, dolles Ding passiert. Kaviar ist alle. Sagst du, gnädiger Herr, entschuldigen Sie bitte, aber wir haben doch nur noch so ein kleines Schälchen mit Kaviar. Sagt er, Emma, marschieren Sie mal in mein Yachtzimmer. Da hängt ein Lederbeutel mit Schrotkugeln, gleiche Farbe, gleiches Kaliber wie der Kaviar, rinnen in der Schüssel, ruf auf den Tisch, Kerle, sowieso besoffen. Jawohl, gnädiger Herr. Sie nimmt also das Schüsselchen, die Schrotkugeln hinein ins Schüsselchen, rauf auf den Tisch. Die Kerle fangen an, putzen das weg. Die Party ist vorbei. Ein anderer Morgen von Zitzewitz, die Wissensbisse, als einzigster hat übernachtet, Major, ehemaliger Regimentskommandeur von ihm. Also von Zitzewitz geht in seinem Park spazieren, auf einmal kommt ihm der Major entgegen. Moin, Urst! Moin, Major. Sagen Sie mal, Major, ist Ihnen eigentlich was passiert in der Nacht? Nein, Herr Oberst. Also, Major, mal jetzt nicht streng militärisch, ich will das wissen. Ist Ihnen was passiert in der Nacht, ja oder nein? Herr Oberst, entschuldigen, aber heute Morgen beim Schuhe zu machen, habe ich aus Versehen Ihren Yacht unterschossen. Ist gut, ne? Sehr gut. Aus Versehen. Aus Versehen, ja, muss ich ja. Mal vorlegen. Ja. Also, tolles Ding. Da gibt der Außenminister ein Bankett. Großes diplomatisches Korps ist eingeladen. Engländer, Franzosen, Russen. Und nach 2 Stunden steht die Frau des Außenministers auf. Und der Engländer bemerkt als erster, dass sich durch das lange Sitzen bei der Gattin des Außenministers rückwärts das Kleid hineingezogen hat. Und er sagt zu dem Franzosen, der neben ihm sitzt, well, vielleicht Sie können sagen, Frau Außenminister, dass etwas mit Ihrer Kleid nicht in Ordnung ist. Der Franzose schaut hin, sagt, oh la la, ist nicht charmant für eine Franzosin, zu sagen einer Dame, dass etwas mit ihrer Kleid nicht in Ordnung ist. Aber ich habe Idee, wir werden sagen Russen. Die 2 begeben sich zu dem Russen, erklären die peinliche Situation. Und der Russe sagt, хорошо, gut, ich werde machen, auf diplomatischen Weg, so dass Frau von Außenminister nicht innerlich verletzt ist. Gut, хорошо. Sind alle 3 einverstanden? Der Russe steht auf, geht zu der Gattin des Außenministers, tupft ihr auf die Schulter und sagt, Frau, Arsch friest Kleid. Auf diplomatischen Weg. Pass auf, aber ich muss noch mal zurück auf die Fallschirmjäger. Ja, bitte. Ja, war gut. Ein Stotterer kommt zu den Fallschirmjägern. Oberst, wir steigen auf 1000 Meter Höhe. Ich befehle Absprung. Und dann jeder zählen. 1, 2, 3. Und dann wird der Fallschirm erst geöffnet. Na, die springen. Der Stotterer, der saust also so runter zur Erde. Der Fallschirm öffnet sich nicht. 10 Zentimeter unter die Grasnarbe. Sofort Ambulanz zum Platz hin. Was passiert? Und man hört also nur noch, wie er zählt. 3. Ja, pass auf, wenn du gerade das Ding vom Stotter erzählt hast, treffen sich 2 Freunde. Da sagt der eine, Mensch, wie geht's dir denn? Du sagst dann ganz gut, sagt er, ich hab mich jetzt ja beworben als Fernsehsprecher beim NDR. Ne, und sagt er, bist du denn nun untergekommen? Nein, sagt er, beinahe. Es hat alles geklappt. Bloß als sie feststellen, dass sie früher in der Partei waren, haben sie abgelehnt. Weißt du, ein Stotterer und einer mit einem kurzen Fuß begegnen sich. Ja. Sagt der Stotterer, Sir, Sie sind ein armer Mensch, weil Sie einen kurzen Fuß haben. Sagt er, auch Sie tun mir leid, weil Sie stottern. Weiß ich ein Mittel, damit es nicht so gehen müssen. Ach, da wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir das sagen würden. Da gehen Sie mit einem Fuß in Rinnsal. Huhu, und mit anderen am Trottoir. Sagt er, ich danke Ihnen schön, aber ich weiß auch ein Mittel, damit Sie nicht stottern. Sagt er, na wäre ich Ihnen sehr verbunden. Sagt er, halten Sie doch die Schnauze. Kommt einer zum Bahnhof und stottert und sagt, Ich möchte gerne Fahrkarte nach. Wo wollten Sie hin? Ich möchte gerne eine Fahrkarte nach. Sagt er, mein Herr, sagt er, wollen Sie sich nicht ein bisschen beeilen, sonst wird der Zug weg. Normalerweise wollte Fahrkarte nach. Ach Scheiße, sagt er, bleib zu Hause. Da weiß ich auch noch einen. Bitte. Ja, Kinder. Prost, wollen wir jetzt mal? Ja, jetzt sagen wir mal. Einmal. Prost. Wir haben uns so lange schon nicht mehr gesehen. Ja. Prost Hans, Prost Erwin. Prost Erwin. Prost Hans. Prost Bruno. Ah, schmeckt gut, das Bier, ne? Tja, großartig. Pass auf. Ja. Ein Stotterer geht zu seinem Arzt und sagt, Herr Doc, Herr Doktor, ja, seid ihr bitte, seid, ich habe unheimlich Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche, weil ich stottere. Da sagt der Arzt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie müssen nicht stottern. Wenn Sie ruhig sprechen, ganz langsam, klappt es. Oder noch besser, Sie singen. Er geht also wieder auf Arbeitssuche und er findet einen Posten als Nachtwächter bei einer Firma. Nach 14 Tagen bricht bei dieser Firma ein Großbrand aus. Er rast ans Telefon, wählt die Nummer der Feuerwehr, denkt, halt, der Arzt hat gesagt, singen. Er singt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, die Feuerwehr muss kommen. Der Feuerwehrmann. Federalala, Federalala. Ja, weißt du, wenn wir gerade dabei sind, war letztens bei einer Silvesterparty. Neben mir sitzt rechts ein junger Mann. Naja, wie es so auf einer Party ist, 8:30, einmal der junge Mann. Ich guck den an, Gott, dem, dachte vielleicht dem schlecht irgendwie nicht. Um 9:30 ist er immer noch, macht immer. Sag, entschuldigen Sie mal. Ist der junge Mann nebenan nervenkrank? Nein, sagt er, wissen Sie, der junge Mann stottert, sagt er, der fängt jetzt schon an mit Prosit Neujahr, damit er um 12 Uhr fertig ist. Ein Mann kommt zum Augenarzt und sagt, lieber Herr Doktor, können Sie mir helfen? Immer wenn ich einen Tee trinke, sticht es mich im linken Auge. Der Augenarzt untersucht ihn, sagt, nein, Sie können beruhigt sein, die Augen sind in Ordnung. Der Patient sagt, immer wenn ich einen Tee trink, sticht's mich im linken Auge. Was soll ich denn tun? Sagt er, versuchen Sie einmal, den Löffel herauszunehmen. Wenn wir gerade beim Doktor sind. Junge Dame ist beim praktischen Arzt, sie hat sie untersucht. Sagt der gnädiges Fräulein, ziehen Sie sich bitte wieder an. Das ist am Anziehen, auf einmal kommt sie nach vorne, gerannt und sagt, Herr Doktor, entschuldigen Sie bitte, habe ich mein Höschen hier irgendwo liegen lassen? Aber gnädiges Fräulein sagte, absolut nicht, hier ist kein Höschen. Ach, sagst du, wissen Sie, Herr Doktor, dann habe ich es wahrscheinlich beim Zahnarzt liegen lassen. Ja, mit dem Doktor passieren sie sowieso so tolle Sachen. Ne? In einem weißt du Restaurant. Weißt du gern vom Doktor? Den, oh ja. Doch, den, ja. Ja. Natürlich. In einem Restaurant sitzt ein Doktor. Na, was denn? Warum soll ich nicht sprechen? Und der Ober kommt zu ihm und hat, der muss ja auch einmal Pause machen, nicht der Arzt. Der Ober hat einen silbernen Löffel einstecken in der äußersten Brusttasche. So sagt der Arzt zu ihm, sagen Sie, verzeihen bitte, Herr Ober, warum haben Sie eigentlich einen silbernen Löffel hier stecken in Ihrem Jackett? Sagt, das kann ich Ihnen erklären. Wir sind ein sehr vornehmes Restaurant und wenn bei einem Gast zum Beispiel eine Fliege in die Suppe fällt, dann braucht der Gast das nicht mit den Händen herausnehmen, sondern da komme ich mit dem Silberlöffel und entferne die Fliege. Sagt er, wunderbar. Aber sagen Sie, Herr Ober, warum haben Sie denn bei Ihrem Hosentürl hier eine weiße Schnur heraushängen? Sagt, auch das kann ich Ihnen erklären. Wir sind ein sehr vornehmes Lokal. Wenn ich austreten muss, da gehe ich hinaus, ziehe an der Schnur, damit da gar nichts mit der Hand in Berührung kommt. Sagt der Gast, das verstehe ich, aber wie bringen Sie ihn wieder rein? Sagt er, da nehme ich wieder den silbernen Löffel. Ja, wenn wir gerade beim Doktor noch sind, kommt eine junge Dame zum Doktor und sagt, sagen Sie, Herr Doktor, mein Mann ist schon 1,5 Jahre im Ausland. Nun bin ich schwanger. Kann sowas durch die Post kommen? Zwei Freunde treffen sich, sagt er, du, kannst du mir keinen guten Arzt empfehlen? Sagt er, ja, ich hätte einen. Der ist nur ein bisschen teuer. Sagt er, was verlangt denn der? Sagt er, pass auf, wenn du das erste Mal hinkommst, 100 Mark und beim zweiten Mal nur 10 Mark. Sagt er, Dankeschön, geh zu dem Arzt hin und begrüßt den Doktor auf folgende Art. Begrüße Sie, Herr Doktor. Ich bin schon wieder da. Schaut der Arzt, sagt er, gut, dann nehmen Sie die Medizin, die ich Ihnen das letzte Mal verschrieben habe. Sie waren ganz sparsamer, ne? Ja. Ja. Fast ein Schotte. Mehr kennst du den kürzesten Witz so von Schotten? Nee. Mehr kennst du nicht. Lass mal hören. Lilliputaner. Mein Vater war ein Schotte. Oh. Der zündet meistens ein bisschen später, der war auch kleiner. Das ist ein Schlafzimmerwitz gewesen, man lacht erst im Bett. Ein Betrunkener kommt in das Schlafgemach seiner Gattin zur mitternächtlichen Stunde. Die Frau setzt sich im Bett auf und begrüßt ihn. Na, du schaust gut aus. Sag einmal, wie spät ist es denn eigentlich? Sagt der Gatte, wie spät kann's denn schon sein? Weiberl, 10 Uhr ist es. In demselben Augenblick bläst der Turmwächter 1. Die Gattin hört das und sagt, so, 10 Uhr ist es. Der Turmwächter bläst doch 1. Sagt der Gatte, ja glaubst denn du, Weiberl? Der Turmwächter kann die Null blasen. So. Ein Mann kommt in eine Wirtschaft, bestellt sich ein Bier, geht auf die Toilette, bezahlt und geht. Am nächsten Tag. Ein Bier, Toilette, bezahlt und geht. Das geht so 3-4 Mal. Plötzlich sagt der Wirt, hören Sie mal, haben Sie was mit der Blase? Sagt er, wieso? Ja, weil Sie so oft zur Toilette gehen. Nein, sagt er, das nicht. Ja, dann müssen Sie mal zum Arzt. Sie sind hochgradig nervös und haben Hemmungen. Es dauert 14 Tage. Der Mann kommt wieder, bestellt sich ein Bier, noch ein Bier, wie der so 5-6 Bier intus hat. Sagt der Wirt, hören Sie mal, Sie waren doch vor 14 Tagen hier. Und immer ein Bier und dann zur Toilette. Waren Sie beim Arzt? Ja. Haben Sie keine Hemmungen mehr? Nein? Jetzt pinkel ich sofort vor die Theke, sagt er. Ja, weil wir gerade Kneipe waren, stehen zwei Herren in der Kneipe. Auf einmal ein mächtiges Getöse, stürzt eine Stute in das Lokal, rast die Wand hoch, kommt an Kronleuchter vorbei, frisst die Glühlampen auf, kommt runter und sagt zum Wirt, 3 Bier, schluckt weg und sagt, 10 Juno, Wirt raus. Da sagt der eine so, du sagst, hast du sowas schon mal gesehen? Ja, sagt er, bloß mich wundert's, gestern hat 12 AB verlangt. Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr an. Drum sag ich's noch einmal. Schön ist die Jugendzeit. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Erwin, Prost. Prost. Prost, Bruno. Prost, Erwin. Wie viel ist denn das eigentlich? Der Ziegste. Der schmeckt aber herrlich. Der erinnert mich an eine Urlaubssituation, wo sich um 5 Uhr früh Folgendes abgespielt hat. Ein Herr kommt fluchend aus einem besagten Ort heraus und schimpft. Dad, so etwas ist mir doch nicht passiert. Hans Moser kommt dazu. Mein lieber Richard, was hast du eigentlich? Was ich habe, fragst du. Auf der Toilette wiebelt es vor Fliegen. Das ist selbstverständlich. Es muss ja wiebeln. Um 5 Uhr wiebelt's immer. Was ist das für eine blöde Rederei? Wenn ich um 5 Uhr muss, warum muss es wimmen? Dann und noch einmal dann. Man geht nicht um 5 Uhr auf die Toilette, man geht um 12 Uhr. Nein, Hans, das verstehe ich nicht. Warum soll ich um 12, wenn ich um 5 muss? Bitte schön, das werde ich dir erklären. Weil um 12 sind alle Fliegen im Speisesaal. Gut, wo ist das bei euch in Wien? 2 Betrunkene in Grinzing streiten sich beim Heimweg, ob der Mond rot oder grün ist. Sagt der eine, weißt du, damit wir sehen, wer wirklich recht hat, werden wir den Schutzmann fragen. Geht der eine hin und sagt, entschuldigen, Herr Inspektor, ist der Mond rot oder grün? Da schaut der Schutzmann und sagt, ja, verzeihen Sie bitte, welchen meinen Sie denn? Junges Mädchen hat einen Führerschein gemacht. Abends wird gefeiert. Sie fährt dann schön Schlangenlinie nach Hause. Plötzlich Polizeikontrolle. Der Schutzmann. Haben Sie was getrunken? Naja, sagt sie so, 3-4 Gläschen Sekt. Na und? Ein paar Gläschen Wein. Da sagt er, das ist doch nicht alles. Naja, sagt sie so, 3-4 Cognac. So, sagt er, jetzt aber raus. Jetzt wird geblasen. Ach, sagt sie, Gott sei Dank, ich hatte gedacht, Sie wollten mir den Führerschein abnehmen. Oh Gott, Mist. Die Herren lachen da drüben aber auch am Tisch, nicht? Prost, meine Herren. Prost. Prost. Prost. Prost. Wir haben heute auch frei. Weißt du? Auch eine Besprechung. Erwin. Ein Kandidat ist bei der Prüfung und der Professor fragt ihn, mein lieber Kandidat, was würden Sie machen, wenn Sie eine Fliege mit gebrochenen Beinen sehen würden? Ah, witzig. Gut. Sagt der Kandidat, mein lieber Herr Professor, ich würde die Fliege mit 2 Fingern nehmen, über eine Kerzenflamme halten, damit sie einen schmerzlosen Tod erleidet. Sagt er, großartig, wunderbar, Sie sind ein herrlicher Mensch. Sagt der Herr Professor, ich bin es noch nicht. Ich hoffe es aber, unter Ihrer Leitung zu werden. Jetzt kommt der Nächste, ein Freund von ihm, der dumm ist und nichts gelernt hat. Der hat zugehört, in der Hoffnung, dass der Professor dasselbe fragt. Sagt der Professor, also Sie, Herr Kandidat, was würden wir Sie fragen? Ja, was würden Sie machen, wenn Sie einen Elefanten mit gebrochenen Beinen sehen würden? Sagt der Herr Professor, ich würde den Elefant mit 2 Fingern nehmen, über eine Kerzenflamme halten, damit er einen schmerzlosen Tod erleidet. Sagt der Professor, Sie sind doch ein Trottel. Sagt der Herr Professor, ich bin es noch nicht. Ich hoffe es aber unter Ihren Leitern. Prost, Harry, da müssen wir erst trinken doch. Prost. Prost. Fritzchen, klein Fritzchen, bohrt unheimlich in der Nase. Sagt die Mutter, mein liebes Fritzchen, so geht's nicht weiter. Die gehen über die Straße, plötzlich kommt denen ein ganz dicker Mann entgegen. Sagt die Mutter, sieh mal, Fritzchen, wenn du noch weiter in der Nase bohrst, bekommst du einen so dicken Bauch. Das Nasebohren hört auf. 3 Wochen später, die sitzen in der Straßenbahn, plötzlich sitzt ihnen eine Frau gegenüber, schwanger. Der Kleine guckt sich die an, so von oben bis unten. Plötzlich sagt die Dame, na Kleiner, kennst du mich? Sagt der Fritz, nein, kennen du nicht dich nicht. Aber ich weiß, was du hier drin ist. Ja, du. Ach, ehrlich. Frau kommt zum Arzt, sagt sie, Herr Doktor, entschuldigen Sie bitte, ich habe nur eine Frage. warum werden bei mir eigentlich nur die Kopfhaare grau? Der Arzt guckt sich die Frau an, sagte, entschuldigen Sie, gnädige Frau, denn haben die anderen wahrscheinlich mehr Freude gehabt. Ja, ja. Ein Mann steht vor einem offenen Grab und weint und schluchzt fürchterlich und sagt, Franz, warum hast du sterben müssen? Ein Herr kommt des Weges und sagt voll Anteilnahme, verzeihen Sie bitte, ist das Ihr Bruder, der hier gestorben ist? Sagt er, nein, lassen Sie mich, Franz, warum liegst du da unten? Sagt er, entschuldigen Sie bitte, ist das Ihr Vater, der hier gestorben ist? Sagt er, nein, lassen Sie mich, Franz, warum bist du nicht mehr auf der Welt? Sagt er, verzeihen Sie bitte, wer ist denn das eigentlich, der hier gestorben ist? Sagt er, das ist der ärmste Mann von meiner jetzigen Frau. Lehrerin in der Schule fragt Elsbeth, wie pflanzen sich die Blumen fort? Nein, Fräulein, bei den Blumen weiß ich es nicht. In Hamburg ruft ein Mann eine Dame an und lädt sie ein zum Abendessen. Er ist ganz kurz nur in Hamburg und möchte nicht allein sein. Die Dame sagt zu und wie sie nach dem Abendessen sind, macht der Herr den Vorschlag, ob er nicht die ganze Nacht mit ihr zusammen sein könnte. Es würde keine Rolle spielen, wenn das Geld kosten würde. Die Dame überlegt und sagt, na gut, wenn Sie mit mir die ganze Nacht zusammen sein wollen, dann kostet das 200 Mark. Der Mann ist einverstanden. Sie treffen sich am zweiten Tag und am dritten Tag, nachdem der Mann zum dritten Mal 200 Mark bezahlt hat, sagt er, das war unser letzter Abend, gnädige Frau, weil morgen fliege ich wieder zurück nach Griechenland. Sagt die Dame, nach Griechenland? Da habe ich ja eine Schwester dort. Sagt er, das weiß ich. Sagt sie, wieso wissen Sie das? Sagt er, na, die hat mir ja die 600 Mark für Sie mitgegeben. Am Westbahnhof steht eine Mutter mit ihrem kleinen Jungen und geht zur Auskunft und sagt, verzeihen Sie bitte, können Sie mir sagen, wann der nächste Zug nach Frankfurt geht? Sagt die Auskunftsbeamte, na, selbstverständlich, gnädige Frau, der nächste Zug nach Frankfurt geht morgen 6.45 Uhr früh. Sagt sie Dankeschön und geht mit den Jungen weg. Nach einer Viertelstunde kommt sie wieder. Sagen Sie bitte, können Sie mir nicht sagen, Herr Schaffner, wann geht denn der nächste Zug nach Frankfurt? Sagt der selbstverständlich, gnädige Frau. Der nächste Zug nach Frankfurt, der geht morgen 6.45 Uhr früh. Sagt sie Dankeschön und geht wieder weg. Beim dritten Mal, nach 2 Minuten, ist die Frau wieder da. Schaut der Auskunftsbeamte die Frau an und sagt, Sie, liebe Frau, wollen Sie vielleicht wieder wissen, wann der nächste Zug nach Frankfurt geht? Ich habe Ihnen schon 2 Mal gesagt, der nächste Zug nach Frankfurt geht morgen 6.45 Uhr früh. Ja, wissen Sie das noch immer nicht? Sagt sie, ich weiß es schon. Aber mein kleiner Bub, der hört Ihnen so viel gerne reden. Und Scherl auf Arbeitssuche. Bitte. Ich hab nichts dagegen. Suchen Sie Arbeit? Nein, ich habe ja keine verloren. Ich habe eine Annonce gelesen in der Zeitung. Qualifizierter Glasbläser gesucht. Oh. Und der Eintritt sofort. Auf diese Annonce meldet sich ein Mann, der kommt hin zum Chef und sagt, ich komme auf die Annonce. Sagt der Chef, können Sie sofort eintreten? Sagt er, nein. Sagt er, sind Sie kein qualifizierter Glasbläser? Sagt er, nein, ich bin ein gelernter Gärtner. Ja, sagt er, haben Sie nicht die Annonce gelesen? Sie können nicht sofort eintreten. Sie sind auch kein Glasbläser, sondern ein gelernter Gärtner. Warum kommen Sie denn eigentlich? Sagt er, bitte, ich bin nur gekommen und wollte Ihnen sagen, mit mir brauchen Sie nicht rechnen. Prost, Bruno, Prost, Hans. Prost, Bruno, Prost. Ein kleines Stößchen kann nie was stören, nicht wahr? Prost. Sag mal, Erwin. Ja. Erwin, entschuldige mal. Unter dem Motto, wer viel Zwiebeln isst, lässt viel von sich hören. Da hattest du mal vor Jahren so einen niedlichen Witz erzählt, so mit. Treffen sich wieder einmal zwei Freunde zur Abwechslung, wobei der eine sehr unglücklich dreinschaut. Sagt er, was hast du denn? Sagt er. Weißt du, ich bin sehr unglücklich, weil ich habe einen Sprachfehler beim Reden. Och, sagt er, das ist doch gar keine Sache. Ich habe auch so etwas Ähnliches gehabt. Ich gebe dir eine Adresse von einem Sanatorium. Wenn du dich dort 14 Tage behandeln lässt, dann bist du vollkommen gesund. Also der gute Mann geht in das Sanatorium und meldet sich bei dem ersten Arzt folgendermaßen. Ich bin von meinem Freund geschickt und ich möchte mich gern behandeln lassen, weil ich einen kleinen Sprachfehler habe. Schaut der Arzt und sagt, da sind Sie bei mir falsch. Das macht nicht ich, das macht mein Kollege. Zweite Tür. Dr. Links. Dr. Elena. Sagt er, Dankeschön, da werde ich eben zu dem Herrn Doktor, zweite Tür, links gehen. Er kommt rein, sagt, guten Tag, Herr Doktor, bitte schön, ich bin von Ihrem Kollegen geschickt, wegen meinem Sprachfehler, möchte mich gerne von Ihnen behandeln lassen. Schaut der Arzt, sagt, da sind Sie richtig. Bei mir 14 Tage in Behandlung sind Sie vollkommen von Ihrem Leiden geheilt. Nach 3 Wochen treffen sich die Freunde wieder. Sagt er, na, hast du meinen Rat befolgt? Warst du in dem Sanatorium? Sagt der Zweite, ja. Ich war dort. 14 Tage. Ich muss dir sagen, die Behandlung war wunderbar. Aber eines muss ich dir auch gestehen. Jetzt muss ich mir eine Behandlung suchen. Beziehungsweise ein Sanatorium, wo ich diese Kleinigkeit, das wegkrieg! Das war herrlich. Das war herrlich. Junge, Junge. Bis auf Kneipe. Kneipe. Toller Betrieb. Plötzlich kommt ein junger Mann rein und sagt, Herr Wirt, ich möchte gerne ein Glas Bier und ein Dornkart. Gut, der Wirt gibt das Glas Bier, den Dornkart. Und dann sagt der junge Mann, sagt Herr Wirt, da möchte ich gerne noch bitte 2 Salzgurken. Der Wirt gibt ihm die 2 Salzgurken, der junge Mann zahlt, der junge Mann nimmt die beiden Salzgurken, steckt sie sich in die Ohren und sagt, auf Wiedersehen, geht raus. Der Wirt guckt hinterher, schüttelt mit dem Kopf und sagt, unanstellt, vielleicht, mal sehen. Na ja, schön, zweiter Tag kommt, der junge Mann kommt rein, 3 Bier, 3 Dornkart und sagt wieder, Herr Wirt, ich wollte wieder meine beiden obligatorischen Salzgurken haben. Bitte, sagt der Wirt. Der junge Mann zahlt, geht raus. Da sagt der Wirt, wenn der das dritte Mal kommt, dann baust du dir dein Unter. Siehe da, der dritte Tag kommt, der junge Mann kommt, trinkt 6 Bier, 6 Dornkart und sagt der Wirt, dann wollte ich wieder meine obligatorischen Salzgurken haben. Da sagt der Wirt, mein junger, lieber Freund, da sagt er, wir haben keine Salzgurken mehr. Ja, sagt er, haben Sie denn sonst noch irgendetwas da? Junger Freund, sagt er, wir haben nur noch geschabte Mohrrüben. Ganz spitz. Ja, sagt er, dann geben Sie mir die bitte. Der Hohmann zahlt, nimmt die beiden geschabten Mohren, steckt sie sich in die Ohren, sagt auf Wiedersehen, geht raus. Der ist gerade an der Tür, stürzt der Wirt hinterher und sagt, junger Mann, sagt er, seit 3 Tagen knobeln wir schon. Sagen Sie uns doch nur mal eins, warum stecken Sie sich die geschabten Mohren in die Ohren? Daraufhin der junge Mann, weil Sie keine Salzjurken mehr hatten. 2 Auswanderer in Südafrika treffen sich. Der eine ist sehr elegant gekleidet, der andere armselig. Sagt der Arme zu dem Reichen, sag einmal, wieso geht es dir so gut? Wie kannst du dir leisten, so elegant angezogen zu sein? Ja, das kann ich dir erklären. Ich habe eine Idee gehabt. Ich bin nach Südafrika gekommen, habe mir einen alten Wagen gekauft, habe sämtliche alten Geigen zusammengekauft, bin in den Busch gefahren zu den Afrikanern, hab denen die Geigen rübergeschmissen und die Afrikaner haben Goldstücke retour geworfen. Sagt der Arme, Dankeschön, ich werde draus was machen. Es vergehen 2 Jahre und die 2 treffen sich wieder. Der eine ist noch immer elegant und der andere noch immer arm. Sagt der Elegante, wieso bist du noch so armselig gekleidet? Ich habe dir doch eine Idee gegeben. Sagt der Herr, auf mit deiner Idee. Wieso, was ist passiert? Ich werde das erklären. Ich habe mir auch einen alten Wagen gekauft, so wie du. Ich habe sämtliche alte Flöten zusammengekauft, so wie du. Bin in den Busch gefahren, hab den Afrikanern die Flöten hinübergeschmissen. Was glaubst du, was retour gekommen ist? Deine Geigen!